Ich. Geht los. Vier Ohren. Gespräche unter vier Ohren. Mit Mahlzeit. Mach's einmal mit alles scharf, ne? Hallo, ich bin der Thorsten. Der Gerard. Und? Der Tobi. Einen wunderschönen guten Abend. Gut, und heute machen wir ja ein mit alles unscharf. Und keiner weiß, was mit alles unscharf ist, weil das ist das erste Mal in der Kombi, dass wir mit alles unscharf aufnehmen. Stimmt's? Jo. Genau. Ich habe natürlich mal wieder was vergessen. Einmal mit Profis arbeiten. Wo geht dieses komische Teamspeak, wo man den User Joins Your Channel ausschreibt? Ach, egal, lassen wir an, wenn einer meckert. So, was habt ihr denn heute gegessen? Du, ich hatte heute einen Selfmade-Burger mit ordentlich scharfer Soße, passend zum Podcast. Ich habe mich ja schon darauf vorbereitet. So kulinarische Vorbereitung ist ja alles. Ja, und die kulinarische Vorbereitung, die wartet bei mir noch nebenan auf der Geburtstagsfete von meiner Tante. Bestimmt gibt es auch scharfe Soße dabei. Mal schauen, was mich da erwartet am Buffet. Also ich hatte komischerweise auch gerade einen Burger. Einen selbstgemachten Burger, selbstgemachte Patties, selbstgemachtes Brot. Schön lecker. Und dann hatte ich keinen Käse, sondern doch Käse hatte ich schon. Also dieser Parmesan, der nicht aus Parmesan ist. Lecker mit Tomaten. Ja, dann haben wir also den Titel des Podcasts abgefrühstückt, ne? Genau. Parmesan, der kein Parmesan ist. Also ja, kann auch nur von dir kommen. Grana Padanano oder wie der heißt. Der ist ein bisschen nussiger, der ist leckerer, finde ich. Okay. Parmesanersatz. Nee, das ist sehr, sehr guter, leider sehr, sehr teurer. Aber egal, war lecker. War lecker. Mein Sohn hat sich das gewünscht. Er hat aber irgendwie Butterkäse drauf gegessen. Okay, soll er gerne machen. Ja, wir sind ja jetzt hier bei The Night of the Tits, oder wie habe ich das immer gesagt? Night of the Pops? Nee, Pots. Night of the Pots. Ja, sag ich doch, Night of the Tits. Und das geht ja um Podcasting hier, ne? Fast den ganzen Abend, oder? Ich hab's zumindest vermutet, sonst wären wir nicht hier, oder? 17.08 Uhr sind wir jetzt. Ich mach diesmal keine Aufnahme. Ich hoffe mal, Hatti oder der Backup oder da nimmt jemand auf und gibt mir hinter die Datei, weil ich hab's vergessen, verbaselt, weil mir meine ganze Technik abgerauscht ist. Dir, glaube ich, auch, Tobi. Ja, ich musste improvisieren. Ich habe jetzt wieder mein altes Mikrofon anschließen müssen. Mein H6 hat heute den Geist aufgegeben. Ja, wenn ich überlege, ich habe versucht, mein H6 hier anzuschließen mit dem Superlux HMC660, aber irgendwie wollte er nicht verbinden. Schade, aber darum habe ich jetzt mein USB-Headset genommen, aber da wir ja nur eine halbe Stunde aufnehmen und das ganze Ding ja bei einer halben Stunde irgendwie anfängt zu knacken, müsste das reichen. Wenigstens bei den Yosemite war das so. Irgendwie bin ich heute komplett durch den Wind. Heute? Immer auf die kleinen Dicken hier. Klein ist gut. Ja, von Foto von dir gibt es ja nicht, ne, Tobi? Natürlich gibt es ein Foto von mir, aber nur eine Hälfte. Gerard, kennst du Tobi? Vom Apfelklatsch, ja logisch. Wer kennt den Apfelklatsch nicht? Arme hoch. Gut, ich sehe keine. Okay, also kennen alle den Apfelklatsch. Als neuer Apple-User muss man sich da ja auch mal dran gewöhnen, was anderes zu hören. Ja, Apfelklatsch macht doch Spaß, oder? Also mir macht es seit 5 Jahren Spaß, ja. Und Gerard, du bist ja jetzt auch unter den Podcastern gegangen. Ja, seit Anfang des Jahres ja mit dem mit der Cache-Frequenz als Geocaching-Podcast. Dazu dann noch den Geocoin-Stammtisch montags immer und seit neuestem auch Gerards Welt als Personal-Podcast. Personal Podcast, also ein Quatsch-Podcast. Wir wollten eigentlich schon viel früher hier eine Maus aufnehmen. Das hatten wir bis jetzt irgendwie nicht geschafft. Da brauchen wir schon The Night of the Tits hierfür. Und das kriegen wir also doch irgendwann nochmal hin, ne? Ah, das denke ich mir doch auch. Wir haben ja gesagt, unregelmäßig, regelmäßig. Der Podcast, der dann unter vierohren.de wieder zu finden sind, glaubt hoffentlich wie dieser hier auch. Aber Gerard, ich habe gehört, du bist irgendwie, du hast eine Meinung zu Monetarisierung von Podcast. Zu Moni was? Geld damit verdienen. Ach, so Geld damit verdienen, ja, ganz ehrlich. Sagen wir mal so, nicht mal das Geld damit verdienen, sondern sein, also meiner Meinung, sein Hobby damit finanzieren, dass man selbst keine Kosten mehr hat. Das mehr braucht er auch nicht. Ja, ich meine, wer es macht, bitteschön, habe ich persönlich nichts dagegen. Ich persönlich bin aber der Meinung, ich für mich persönlich möchte es nicht, weil das ist mein Hobby. Ein Hobby kostet nun mal halt Geld, ist bei meinem Hobby Dart und Geocaching genauso. Und von daher, im Grunde genommen ist es ja nicht viel Geld, was man in die Hand nehmen muss. Ne? Und also ich weiß nicht, ob ich unter so einer Paywall verstecken muss, wie teilweise Leute machen. Also für mich persönlich käme es nicht in Frage. Na, Paywall dachte ich ja nicht. Man, ich dachte ja, wenn, dann vielleicht, dass man den komplett kostenlos zur Verfügung stellt. Aber vielleicht, wenn irgendjemand so nett ist und sagt, weißt was, ihr bekommt euren Server bezahlt, dadurch, dass ihr das Icon von mir mit auf eure Homepage packt oder sagt eben, hey, ich bin gesponsert von denen und denen, danke dafür. Also nichts großartig, das müsste doch eigentlich, ist doch eigentlich auch in Ordnung, oder? Finde ich wenigstens. Solange das keiner überhand nimmt, wie da teilweise, wir hatten, das Thema ist ja schon auch mittlerweile, glaube ich, in Werbungen und Podcasts, glaube ich, ist das in Ordnung, ja. Ich persönlich, für mich brauche es nicht. Ich habe ein bisschen Werbung auf der Seite, das ist halt hier für die Pod-WG quasi, wer da was spenden möchte, halt habe ich einen PayPal-Button. Das soll nicht für mich sein, sondern ich stelle mir den Server zur Verfügung, damit ich hier podcasten kann und da sollen meine Spenden dann hingehen, wenn jemand so frei ist. Ich mache es wirklich kostenlos, weil ich Spaß dran habe und die 5 Euro für den Server habe ich im Monat noch zur Verfügung. Ja, du hast ja nur einen Server. Wie ist das bei mir? Weil ich habe ja hier 6 oder 7 Podcasts. Das ist ja vom Preis her schon ein bisschen mehr. Und ich habe auch eine 5-köpfige Familie, wenn ich da, sagen wir mal so, keinen Werbepartner oder einen Sponsor finde, dann das ist ein Haufen Geld, was da weggeht. Ich finde das auch nicht so dramatisch. Ich meine, wer das machen möchte und wo das funktioniert, Hut ab, klar, ist jedem selbst überlassen. Ich für mich persönlich brauche es halt nicht. Ich bin auch ein kleiner Podcast, sage ich mal. Ne? Ich habe das jetzt nicht unbedingt nötig. Bei mir laufen halt nicht die Riesenkosten an. Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Ja gut, ich meine, was ich in der letzten Zeit beobachtet habe und was ich mal so ein bisschen problematisch finde, das ist die Diskussionskultur, die halt dort stattfindet. Es gibt die Podcaster, die sich halt nicht für Werbung entschieden haben und die keine Werbepartner bekommen, wie auch immer. Da gibt es ja mehrere Gründe, warum man keine Werbung macht. Die muss man jetzt ja auch nicht ausdiskutieren. Aber ich finde, man sollte einfach jeden leben und sterben lassen. Und es sollte nicht dieses Bashing geben, das von einigen Podcastern betrieben wird und sich so exorbitant darüber aufgeregt werden, wenn Werbung betrieben wird. Weil das vergiftet nur diese Podcast-Szene. Und bringt da so eine gewisse Zwei-Fronten-Gesellschaft dort rein. Das ist meine Meinung. Und meine Meinung ist, dass Werbung der ganzen Szene im Allgemeinen nur gut tun kann, weil Werbung erhöht auf einer gewissen Art und Weise Aufmerksamkeit in der Podcast-Landschaft. Und Aufmerksamkeit können wir eigentlich nur gut gebrauchen, dass wir aus dieser Nische, aus diesem Bubble-Dasein irgendwie rauskommen, dass wir auch so diese kritische Masse erreichen, dass wir aus dieser kleinen Masse irgendwie mal hervorstechen und da nach vorne kommen. Und wenn die Werbung nicht zu lang ist und nicht zu übertrieben ist, ist es eigentlich das Mindeste, dass es dem Hörer das wert sein soll, diese 10 Sekunden oder 20 Sekunden, wie lang sie auch ist, einfach wert sein soll, sich das mal anzuhören und das zu akzeptieren, weil das ist quasi eine Unterstützung der Hörerschaft an den Podcaster. Das ist meine klare Meinung dazu. Und ich würde mir wünschen, dass diese Polemik, diese Diskussion einfach eine bessere, sachlichere Kultur bekommt, als sie im Moment stattfindet in der Szene. Das regt mich persönlich sehr auf. Manche hauen da irgendwelche Dinge raus, irgendwelche Sachen, wo sie sich gar nicht mit beschäftigt haben, einfach nur solche Dinge aus dem Bauch heraus, die faktisch einfach gar nicht stimmen. Und das geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Und deswegen halte ich mich auch immer so ein bisschen zurück mit Statements zum Thema Werbung oder nicht. Ich bin ein großer Befürworter für Werbung. Solange sie nicht übertrieben ist, ist es eigentlich eine gute Sache und es bringt die Szene allgemein nach vorne. Meinst du, Werbung in einem Podcast bringt die Podcast-Welt nach vorne? Weiß ich nicht. Es erhöht die Aufmerksamkeit generell. Es sieht auch, nach meiner Meinung ist es so, wenn jetzt zum Beispiel eine große Firma sich in einem Podcast committet, dort Werbung zu machen, ist das auch ein Zeichen einer Podcast-Größe. So nach dem Motto, die haben eine Reichweite, sonst würden sie ja keine Werbepartner bekommen. Mhm. Das kann zum Beispiel ein Fakt sein oder ein Thema sein. Und alles, was so ein bisschen kommerzieller angehaucht ist. In den Staaten zum Beispiel ist Podcast-Werbung gang und gäbe. Und warum sind Podcasts in den Staaten so beliebt? Ein Grund dafür oder so verbreitet, ein Grund dafür ist die Werbung. Das ist zwar nicht der maßgebliche Grund, aber es ist ein Aspekt der ganzen Geschichte. Weil es da einfach akzeptiert wird, dass ein Commercial einfach in einem Podcast läuft. Ja, aber gut, wir haben ja sowieso so ein Problem in Deutschland, dass alle ein bisschen kleinkariert denken. Ich schließe mich nicht aus. Aber man muss ja unbedingt auch sagen, hey, man sieht ja Dauerwerbesendungen, sagen wir ja bei TV Total im Fernsehen, müsste man dann im irgendeinen gesponserten, sag ich jetzt mal, Technik-Podcast, der nur gesponserte Produkte vorstellt, dann nicht die ganze Zeit sagen, dann unten drunter, jeder dritte Satz ist Dauerwerbesendung, Dauerwerbesendung, Dauerwerbesendung. Naja, es gibt ja zum Beispiel gesetzliche Grundlagen bei uns in Deutschland. Wenn du ein Produkt zur Verfügung gestellt bekommst und das besprichst und dieses Produkt nicht wieder zurückgibst, musst du dieses deklarieren. Das muss auf der Homepage genannt werden. Das zum Beispiel findet im Apfelklatsch statt. Wir deklarieren das ganz klar auf der Seite, ganz prominent, sogar hervorgehoben, dass wenn wir ein Produkt besprechen, dass es dementsprechend in eine Werbung ist. Reine Werbung ist es ja nicht. Es ist nur eine Bemusterung, wie man im Marketingdeutsch sagt. Und man sollte eigentlich transparent sein. Das ist das Wichtigste, was man machen sollte. Intransparente Werbung bringt nichts. Werbung muss deklariert werden, sollte deklariert sein. Und dann ist das nach meiner Meinung vollkommen in Ordnung. Ja, aber das finde ich zum Beispiel doof. Ich finde, wenn jemand Produktbashing jetzt, sag ich jetzt mal, macht oder Produkt, dann soll man das auch sagen. Ich finde nicht, dass das genügt, dass das auf irgendeine Internetseite steht, weil wer guckt sich heute schon die Internetseiten an? Ich meine, die Internetseiten sind wichtig, groß und klar, aber wenn ich habe von einigen Podcasts, die ich total gerne höre und seit Jahren höre, teilweise die Internetseiten noch nie gesehen. Weil ich die in iTunes mir reingeholt habe oder über den Podcatcher meines Telefons reingeholt habe. Aber ich war noch nie auf diese Internetseite. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine haben. Müssen sie ja um RSS-Feed. Wer geht auch zum größten Teil noch auf die Blogs, jetzt mal ehrlich? Ich mache das auch nicht. Das geht über das Handy so super. Ich höre mir die da an. Ich gehe auch kaum auf die Blogs um Kommentare. Ich weiß, man sollte es öfters tun, aber nee, ich höre mir die auf der Arbeit an. Ich habe eh wieder vergessen, was ich machen wollte nachher, weil welches Kommentar ich machen wollte. Und von daher, die Blogs sind bis auf 2, 3 Podcasts für mich auch eigentlich eher uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sei denn, es ist ein interessantes Thema, wo noch ein Blogbeitrag mit dazu kommt, ob man nochmal nachlesen kann. Aber ansonsten. Bei Technikblogs finde ich okay, weil die sprechen dann über irgendein Produkt, was mir dann gefällt. Und dann möchte ich schon gerne einen Link dazu haben, weil die Technik in dem Podcatcher ist nicht so gut, dass man direkt jetzt auf diesen Kapitelmarkenbildern draufklickt und dann kommt man direkt auf diese Internetseite, weil viele machen ja dann auch keine Kapitelmarken. Aber darum ist ein Blog ja noch wichtig. Und da steht, da sehe ich dann zufälligerweise, ja, ist sie gesponsert von oder sowas. Aber ich finde schon, wenn man einen gesponserten Podcast macht, sollte das auch ganz klar im Podcast sein, gesagt werden. Das ja, wenn es keine Überhand nimmt. Das kann man so sehen, ja. Da hast du recht, da gebe ich dir recht. Wenn es ein Payment ist, man muss noch differenzieren, ob es eine Bemusterung ist oder ein Payment, ob da wirklich monetäre Mittel fließen oder ob es nur eine Bemusterung ist. Das sind so zwei Paar Schuhe, die man durchaus diskutieren kann. Wenn bei dir jetzt irgendwie so ein GPS-Mensch kommen würde, die Firma sagen würde, ey, du machst einen super Geocaching-Podcast, mach doch mal ein bisschen Werbung für uns, würdest du das ablehnen? da müsste ich mich ja erstmal mit den anderen zwei unterhalten. Ich mache das nicht alleine. Der Hatti und der Björn sind ja auch noch mit dabei. Ich denke mir mal, ja, da kann, klar kann man darüber sprechen. Man wäre ja blöd, wenn man es nicht wenigstens mal versuchen würde. Ne? Was ich dann aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es nicht so ist, dass der ganze Podcast davon eingenommen wird, weil das möchte ich persönlich nicht. Nein. Also klar, ein Link auf der Internetseite und das mal erwähnen am Anfang kein Thema, aber ich möchte nicht in jeder Folge wieder neu erwähnen müssen, so der und der hat uns gesponsert, vielen, vielen Dank, dass es so das Hauptthema nachher wird, weil das würde mir tierisch auf den Keks gehen. Na, Hauptthema nicht, aber sagen wir mal im Intro sein Claim mit drin haben. Ne, also dieser Podcast ist unterstützt von Audible oder was nicht noch alles oder wen es da noch alles gibt. Wir sind doch bei einigen Podcasts, wird das doch gemacht. Das heißt also, der reine Podcast bleibt in deiner Verantwortung. Aber nur, dass der im Intro oder im Outro irgendein Claim drin ist und mehr nicht. Weil ich finde auch, wenn irgendjemand sponsern möchte, kann das gerne tun, aber das ist immer noch mein Podcast, da lasse ich mir nicht reinsprechen. Ja, so sollte es schon sein. Ja, du solltest die Hoheit über deine Inhalte haben, das ist ganz klar. Das, ich denke auch, da will auch kein Sponsor irgendwie Eingriff haben in deine Inhalte oder jedenfalls kein seriöser Sponsor irgendwelche inhaltlichen Dinge oder Einfluss auf inhaltliche Dinge nehmen. Weil ich hatte heute zufälligerweise beim Einkaufen, vielleicht kennt noch jemand den Olium, den YouTube-Kanal. Mr. Olio, meinst du? Ja, nee. Genau, den Oliver. Der wohnt ja bei mir hier in der Ecke. Und wir waren gerade heute bei Edeka, haben uns getroffen und haben gesagt, hey, ich habe seit 2 Jahren nichts mehr von dir gehört. Er sagt halt, ja, die haben mir dann irgendwas zugeschickt und das war dann auch total super. Und dann haben sie immer gefragt, ja, wann bleibt das denn? Wann ist das denn fertig? Wann kommt das denn? Und darauf hat er zum Beispiel auch keine Lust mehr gehabt und deswegen hat er den kompletten YouTube-Kanal eingestampft. Ja gut, ich meine, das muss man vorher besprechen. Man muss schon einen gewissen Zeitrahmen einhalten. Ich kann jetzt nicht irgendwie mir was kommen lassen und das ein paar Monate besprechen, das Produkt. Aber das ist ja alles nur eine Sache der Besprechung. Und, das muss man im Vorfeld klar miteinander kommunizieren, was man macht oder was man nicht macht. Oder den Zeitraum auch absprechen. Dafür gibt es ja einen Redaktionsplan. Gerard. Würdest du dir reinsprechen lassen? Nein, ne? Nee, auf keinen Fall. Das ist mein Podcast und das bleibt auch mein Podcast. Gerard, du bist jetzt, wie du gesagt hast, Apple-Jünger geworden? Ja, jetzt ungefähr. Oder New User? Nee, ich habe seit 4 Monaten oder 5 Monaten mein erstes iPhone. Ach so, iPhone. Also ja. Die Einstiegsdroge. Ja, als Droge möchte ich es ganz ehrlich nicht bezeichnen. Also ich bin damit zufrieden, ja, kein Thema. Mhm. Aber dass es jetzt das gehypte, super geile Teil ist, im Gegensatz zu einem Samsung S6, kann man sich drüber streiten. Ich habe vorher immer jahrelang Samsungs gehabt. Ich war damit zufrieden. Ich bin auch mit dem iPhone super zufrieden. Nur ist halt mit dem neuen, muss ich noch überlegen. Meine Vertragsverlängerung steht bevor und ich muss mir echt noch überlegen, ob ich auf das iPhone 7 gehe oder einfach wieder auf Samsung zurückwechseln. Du willst auf Android zurückgehen? Ja, ich bin damit raus. seit zehn Jahren gut gefahren. Das iPhone hat natürlich auch Vorteile, ja, mag sein. Aber die haben alle, die tun sich nicht großartig viel. Ne? Du kannst damit genau das gleiche mit beiden Modellen im Endeffekt. Das ist halt, glaube ich, auch so eine Glaubensfrage. Ne? So für mich jetzt persönlich. Ich sehe da nicht so den riesen Hype dahinter für mich. Ich habe es ausprobiert, weil damals war es ja so, dass man bei Samsung noch die Karte wechseln konnte oder eine Speicherkarte rein, den Akku. Das ging mit dem S6 auch nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist das, was mich vorher mal abgehalten hat, ein iPhone zu nehmen. Jetzt kannst du auch mal ein iPhone probieren. Ich muss sagen, ich bin damit super zufrieden. Ist aber auch meines Erachtens nach, ja, blöd gesagt, zu ein Deppenhandy. Ein Deppenhandy. Ja. Du machst es an und es funktioniert. Ja, da glaubst du hast du, warum wir alle Mac-User sind. Darum sind wir ja Mac-User, weil ich bin auf Mac umgestiegen, weil ich keinen Bock mehr hatte, immer an dieser Kiste rumzuschrauben. Du wolltest irgendwas haben, ach, weißt was, dann baue ich eine neue Grafikkarte, dann baue ich das ein, du baust das ein, baue ich das ein. Und ich habe keinen Bock gehabt mehr, oder bei Windows, da was einstellen, da was einstellen, da was einstellen. Ich wollte ein System haben, was loppt. Und deswegen bin ich dann irgendwann auf OS X umgestiegen. Oder der Vorgänger. Keine Ahnung. Was war 1996? Also, schon lange her. Du machst aber jetzt ein ganz gefährliches Thema auf. Ich halte mich da jetzt absichtlich zurück. Das sagen. Wir haben ja auch nur noch 7 Minuten. Ach, wir haben ein 7-Minuten-Thema, weil dann kommt automatisch unser Outro. Ach, es kommt automatisch. Wir müssen uns gar nicht drum kümmern. Das ist sehr gut. Ich hab eine 30-Minuten-Datei gemacht und die wird gerade abgespielt. Und gleich kommt irgendwann das Outro. Oh. The Magic. Ja. Aber damit wie ihr das auch schon sagte, das ist ein Thema, da kannst du, glaube ich, mehrere Podcasts mitfüllen und du kommst auf kein eindeutiges Ergebnis. Ja, darum fange ich ja jetzt damit an, weil wir haben ja heute nur eine halbe Stunde. Ne, hier in The Night of the Tits, Night of the Pots, Entschuldigung. Wer beim normalerweise mit alles und scharf unter vierohren.de haben wir ja Zeit der Welt. Dann machen wir das nämlich auch so, trinken ein gemütliches Bierchen dabei oder ein Wasser oder eine Cola. Kommt drauf an. Oh, das mache ich gleich auch noch. Das kann man dann auch bei Gerards Welt nochmal nachhören. Ich werde mich gleich zum Geburtstag meiner Tante verabschieden, zum 50-Jährigen. Mal gucken, was aber erst da draußen nach steht. Ja, klar. Aber da steht ein ganzer Kühlwagen draußen. Der muss begutachtet werden von innen. Du wohnst so weit weg, junger Mann. Ah, komm, Aachen ist nicht die Welt. Och, ja, aber das Problem ist, wenn ich jetzt nach Oche fahre, dann komme ich nicht zurück. Ich habe hier eine Gästehütte. Du hast einen Wohnwagen, da kann. Ja, ein Wohnmobil habe ich hier stehen. Ich habe aber auch eine Holzhütte. Ich habe auch ein Gästezimmer. Also das ist das kleinere Problem hier. Ach, ist schon alles okay. Müssen wir mal irgendwann anders machen. Vielleicht kommt ihr ja zum Podcamp 2017. Ja, da sicher doch. Ja. Wisst ihr denn noch, wann das war? Am 11. und am 12. März. Ja, ich hab's geschafft, dass Leute das wissen. Gerard muss ja sowieso kommen, ne? Ja, ich komme definitiv. Ja, der Hattie schreibt gerade, er hat Tits gesagt. Natürlich, Night of the Tits, habe ich doch dann immer schon gesagt. Ich habe jetzt gerade den Chat hier unten im Bild. Du musst ja helfen, Gerard. Ja, wenn man mich fragt oder mir das anbietet. Habe ich schon gefragt, du hast schon zugesagt, klar. Junger Mann. Ja, sicher doch. Bin ich auch gern zu bereit. Vor allen Dingen ist es ja praktisch, weil das ist von mir aus nur knapp eine Stunde entfernt. Da bin ich mal echt drauf gespannt, was da auf die Beine gestellt wird. Letztes Jahr Anfang diesen Jahres hat es mir ja echt auch schon gut gefallen. Ja, guck mal hier, der Nachtzug schreibt zum Beispiel Night of the Alkopops. Mischgetränke, bah. Ein schönes Alt könnte ich jetzt vertragen. Was trinken die in meinem Raucherbalkon? Auf jeden Fall oder kein auch? Alt. August. Also trinken alle vernünftigen Leute trinken kein Alt. Das ist raus. Ja, nee. Ich wohne hier in der Nähe von Düsseldorf, ne? Ja, das schmeckt auch genauso, wie es heißt. Der ist doch letztens irgendwann eine Studie gewesen, dass wenn man Kölsch, was ja gar kein Bier ist, und Alt blind verkostet, kann man den Unterschied nicht schmecken. Spätestens nicht nach dem ersten Bier. Okay, lassen wir das. Jetzt haben wir noch 4 Minuten, bis unser Outro kommt. Lass dir was Kreatives einfallen. Du hast ja gesagt, wir bereiten uns nicht vor. Und ich habe mich, hab mich auch nicht vorbereitet. was hast du denn als nächstes Thema, Gerard? Und dann, was als nächstes Thema, Tobi? Als nächstes Thema, das nächste Mal werde ich mich darauf verlegen, dass ich ja in Berchtesgaden in Urlaub war, zu einem Geocoin-Event und mal gucken, wie der Geburtstag noch läuft heute. Ja, Neid und ich lasse es lieber, böse Gesichter. Und Tobi, was ist dein nächstes großes Ding? Mein nächstes großes Ding? Ich werde heute Abend noch die Shownotes vorbereiten für den kommenden Apfelklatsch, aber die werde ich dir noch nicht verraten, was thematisch drin vorkommen wird. Warum nicht? Gesprächsnotizen. Das ist aber unfair. Ja. Überleg mal, ich bin ja im letzten Apfelklatscher sogar erwähnt worden. Ja, aber anonym wurdest du erwähnt. Ja. Und wer das jetzt weiß, auf post@vierohren.de und sagen, warum ich dann erwähnt worden bin, ne? Genau, das ist jetzt so ein bisschen Cross-Promo, um so ein paar Klicks auf den Podcast zu generieren, sozusagen. Ja, braucht ihr auch, ihr kleiner, so ein ganz kleiner. Wie viele Hörer habt ihr? 12? Nee, ich glaube, wie so ein ganz bekannter Podcast war, wo du ja mitgesprochen hast, die haben ja nur 19. Die kommen ja jetzt nach uns. Nee, die haben 21. 21. Aus der Schweiz, ne? Der Geek Talk kommt da jetzt gleich. Ja. Und Gerard, was meinst du mit deinen 428.000 Hörern? Meinst wenn du? Ich lieber hätte. Mir reicht aber auch 4, wenn ich ehrlich bin. Hauptsache, ich hört irgendjemand. Ist doch scheißegal, wie viele Hörer man hat. Hauptsache, man hat genau die Hörer, die man braucht, oder? Das ist dann, erstens weiß ich noch nicht mal, wie man das nachguckt. Und zweitens, es ist mir auch eigentlich relativ wurscht. Mir ist es wirklich egal. Ich mache es, weil ich Spaß dran habe. Und wie viel mich hören, ist mir relativ egal. Und wenn ich der Einzige bin, der drunter lädt, okay, höre ich es mir halt selber an. Nee, da unten ist die Leni im Chat und die hört dich auch. Juhu. Du hast ja sogar einen Fanclub. Ja, habe ich auch eben festgestellt. Super. Aber da gibt es noch jemand, da sind noch eine ganze Menge. Fähnchenschwenk, also der Chat ist ganz lustig, ihr hört ja Flexen. Eigentlich müsste mal langsam der aus, wann kommt denn endlich das Outro? Wie kriegen wir jetzt die halbe Stunde voll? Keine Angst, die ist gleich rum. Weißt du, die Fanfare kommt, dann müsste das Outro jetzt auch kommen. Martin, wann kommt das Outro? In 6 Minuten erst? Ja, ihr habt 4 Minuten. Vier Minuten haben wir noch. Ihr habt 4 Minuten später angefangen. Ja, siehste, warum haben wir 4 Minuten später angefangen? Weil uns die ganze Technik abgeraucht ist. Euch, hallo Hatti. Nicht mir. Ich kann da nichts für. Du hast gesagt, ich soll das laufen lassen. Jetzt läuft das. Jetzt musst du so lange reden. Ah, gut. Reden hab ich ja nicht das Problem mit. Sollen wir nochmal Werbung fürs Podcamp machen? Ja, mach das mal noch. Du hast noch 4 Minuten. Also machen wir mal anders. Tobi, wie heißt dein kleiner Podcast nochmal und mach mal 1 Minute Werbung dafür. 1 Minute Werbung für Randgruppenradio, das ist aber problematisch. Ja. www.apfelklatsch.de. Ja, was soll ich dazu sagen? Man muss sich die Schande einfach anhören. Da kann ich jetzt keine großartige Werbung machen, jedenfalls nicht unvorbereitet. Da hätte ich mir vorher einen Jingle produzieren müssen. Du. Müsstest du aber jetzt über deinen Zoom H6 einspeisen können und das nicht schaffst. Jo, ist mir gerade abgeraucht. Ich meine, das heißt ja auch Raucherbalkon, ist klar, dass hier alles kaputt geht. Mhm. Gerard? Ja, mein kleiner Podcast, gerards-welt.de. Wenn Leni sprechen könnte, könnte sie mir mein Intro automatisch direkt live einsprechen. Ja, ist halt ein Personal Podcast, ne? Dreht sich darum halt um meine Welt, was so bei mir so passiert, arbeitsmäßig, hobbymäßig. Was mich halt gerade so beschäftigt und wer da mal Lust hat, gerne mal reinhören. Die Folgen so, ja, praktisch so zwischen 20 Minuten und 35 Minuten immer, gerade was aktuell am Thema dran ist und wie ausführlich es wird. Gut, dann ist noch mein Podcast, der kleine Vier-Ohren-Podcast. Darunter enthalten ist der Fragezeichen-Bot, dieser hier mit alles und scharf, was auf die Ohren, Sport mit Bauch, die Aufnahme und der neue von mir, Thorsten. Thorsten ist so ein kleiner Autopodcast. Ich muss ja die Fahnen hochhalten für Leute, die nur im Headset reinsprechen, da der Bastard ja seinen Podcast leider gekillt hat. Und was wir noch haben, ist das Wichtige, was wirklich kommt, ist dieses Pottwichteln Ende des Jahres. Habt ihr noch Ahnung, was das Pottwichteln ist? Ich weiß, was es ist, habe aber nie mitgemacht. Warum nicht? Pottwichteln ist eine extreme geile Situation. Jeder macht für jemand anders eine Folge Podcast im Stil, naja, es sollte vielleicht im Stil des Podcasts sein. Und am Heiligen Abend wird das gegenseitig gespielt. Man kriegt vorher seine Datei dann und Heiligabend werden die ganzen Podcasts dann auf den Originalfeeds dann veröffentlicht und dann kriegt man erst ein paar Tage später, wer eigentlich einen bewichtelt hat und wer nicht. Ich habe Angst, dass ich einen unangenehmen Podcast bekomme oder besser gesagt inhaltlich problematischen Podcast. Puerto Partida. Ja, zum Beispiel. Die machen aber dieses Jahr nicht mit. Guck mal, wir haben es geschafft. Wir haben die halbe Stunde vollgekriegt. Juhu. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch allen viel Spaß und gute Nacht. Tschüss. Tschö. Uli, mach's mir mal bis zum Korn. www.vierohren.de. Sprecht auf den Anrufbeantworter unter 0203 87 84 80 9.